something almost magical. To work, it needs naught but a little imagination. I think of it as the most personal form of communication. Hallo und herzlich willkommen zu Jailjammer. Solidarität mit allen Gefangenen zum 18. März. Diese Sendung ist ein solidarischer Gruß an Menschen im Knast. Sie ist die zweite von hoffentlich vielen Sendungen rund um das Thema Knast und die Probleme, die dahinter stehen. Zum 18. März gibt es an vielen Orten Aktionen zum Tag der politischen Gefangenen. Der 18. März soll an die Zerschlagung des Aufstandes der Pariser Kommune 1871 erinnern, bei dem die KommunatInnen versucht haben, Paris gegen den Willen der konservativen Zentralregierung nach sozialistischen Vorstellungen zu verwalten. Fabriken und Banken wurden enteignet, mit dem Ziel, menschenwürdige und soziale Verhältnisse zu schaffen. Die Regierung schlug diesen Aufstand blutig nieder und eröffnete eine große Welle der Repression. 1923 erklärte die Rote Hilfe den 18. März zum Internationalen Tag der Hilfe von politischen Gefangenen. In dieser Sendung sprechen wir in diesem Kontext darüber, ob die Unterscheidung zwischen sogenannten politischen und all den anderen Gefangenen eigentlich nötig oder für irgendwas gut ist. Wir bleiben auch in dieser Sendung nicht nur in Bremen, sondern hören von Alfredo, Mascha, Igor, Sunny, Andreas, einem Genossen aus Belarus, schauen auch nach Guantanamo, Hamburg und Budapest. Denn ihr, liebe ZuhörerInnen, die ihr gerade nicht im Knast sitzt, Knast eigentlich immer als ein gerechtes und sicherheitbringendes System gesehen haben solltet, dann bleibt doch einfach trotzdem dran. Denn wir wollen uns in den nächsten 60 Minuten damit beschäftigen, warum Knäste keine Lösung sind, sondern ein Teil des Problems. Und fragen, was mit Menschen im Knast passiert und wozu das System Knast eigentlich dient. Counting forwards when you're feeling sore, treading ever so finely. Cut it off when you see it grow and you forget it's faulting. I do love when you lift your souls and you know it's me smiling. Scattered rains, count the buttercups and the melodies right. Counting threes, counting fives, see the feeling. Let it drop, let it bounce, count the melody. erfahren Gefangene und damit meinen wir eben alle Gefangenen und nicht nur die vermeintlich politischen Gefangenen. Mhm. So wenig Solidarität aus der Linken heraus. Das haben wir uns gefragt. Das ist eine gute Frage. Und wir haben uns auch gefragt, warum viele auch gute kritische Gesellschaftsanalysen an den Knastmauern enden. Knast wird gerne ausgespart. Vielleicht aus verdeckter Zustimmung. Könnte sein. Vielleicht aus Angst vor Komplexität. Mhm. Letzteres trifft ja auch ein bisschen auf uns zu. Knast ist ein Komplex. Und Knast ist auch komplex. Und die Forderung nach einer Welt ohne Knäste ist eben auch sehr komplex. Ja, aber ich meine, auch wenn wir nicht immer die Antwort oder die Lösung haben, würden wir trotzdem gerne losreisen. Ja. Und eine Reise beginnt mit einem Ort, der verlassen werden soll. Und wir wollen mit dieser kleinen Reise halt die Knastnormalität verlassen und gucken, wo es uns hinführt. So. Schön. Genau. Ja, vorweg, wir werden in diesem Teil ziemlich viele Handlungen als politisch beschreiben. Das heißt aber halt nicht, dass wir durch und durch einverstanden sind mit diesen Handlungen. Ja. Also gerade Stichwort sexualisierte Gewalt. Die lehnen wir natürlich ab. Nichtsdestotrotz ist es halt eine politische Handlung, weil sie in einem gesellschaftlichen Rahmen stattfindet. So. Mhm. Und somit verstehen wir halt politisch halt als Normen, Entscheidungen oder auch Regeln und gewissermaßen auch Alternativen, die über eine einzelne Person hinausgehen. So, ne? Okay, das heißt, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr da reingehen, mit politisch meinst du nicht nur Wahlen, Parteien, nein. irgendwelche Debatten in Parlamenten, sondern politisch geht darüber hinaus. Was ist es denn dann eigentlich? Letztendlich ist es mehr oder weniger alles. Also, okay. Also wer hat wie viele Ressourcen, materiell wie auch kulturell. Ja, okay. Aber halt auch, wem wird welches Recht zugesprochen, wer kann sich wie wo bewegen, wer macht den Abwasch, können Körper über sich selber entscheiden, etc. etc. Also. Okay. Gut, das bedeutet dementsprechend auch, dass wir gerade hier sitzen und uns über Knast unterhalten müssen, das ist politisch. Auf jeden Fall. Und es ist traurig, dass wir es tun müssen. Es wäre schöner, gäbe es keine Knäste. Okay. Also es geht um alles, wie wir zusammen oder auch getrennt leben. Es geht um alles. Verstehe ich. Was bedeutet das dann aber für unsere Frage nach den politischen Gefangenen? Mhm. Es hat sehr großen Einfluss auf die Frage der politischen Gefangenen. Und ich würde gerne deine Fragen mit Gegenfragen beantworten. Okay. Okay, erste Frage. Ist es politisch, wenn eine Person ohne Fahrschein fährt, weil beispielsweise keine Kohle vorhanden? Ja, würde ich sagen schon. Weil? Naja, weil ja Öffis genauso gut auch kostenlos und damit zugänglich für alle sein könnten, oder? Mhm, okay. Frage 2. Ist es politisch, wenn ein Mensch sich über ein Abtreibungsverbot hinwegsetzt und dafür gegebenenfalls bestraft wird? Ja, auf jeden Fall. Also weil Schwangerschaft, aber auch Drogenkonsum, Transition, das sind ja alles Handlungen an unserem Körper und über unseren Körper sollten wir doch alle selbst entscheiden können. Mhm. Okay, cool. Eine habe ich noch. Ist es politisch, wenn Menschen Essen, Kleidung oder vielleicht auch einfach mal Luxusgüter klauen? Ja. Also tatsächlich verstehe ich da gar nicht so richtig, wie man auf den Gedanken kommen kann, dass das nicht politisch ist. Magst du es ausführen? Ja, klar. wir hatten das in der ersten Sendung so ein bisschen. Da haben wir drüber gesprochen, dass ich glaube, sowas wie 60% aller Straftaten sind Eigentumsdelikte. Das heißt, da geht es genau darum, dass mal eine Kleinigkeit oder auch eine größere Kleinigkeit geklaut wird. Ja, und das, ja, aber das überrascht ja auch nicht, weil wir leben ja wir leben im Kapitalismus. Wir leben also in einem politischen System, was genau darauf polt, dass Leute, die keine Kohle haben, irgendwie anders an die Dinge kommen müssen. Okay. Gut. Was bedeutet das denn jetzt aber, nehmen wir mal die drei Beispiele, die wir eben hatten, wenn diese Leute bei ihren Handlungen erwischt werden und bestraft oder halt auch gegebenenfalls eingeknastet werden, sind es dann politische Gefangene oder nicht? Ja, wäre ein bisschen inkonsequent, jetzt Nein zu sagen, oder? Auf jeden Fall. Ja, also alle Gefangenen sind politische Gefangene, restlos alle. Denn wer einsperren darf, wer wofür eingesperrt wird, basiert ja alles auf politischen Entscheidungen und die lassen sich ja hinterfragen. Die können wir doch einfach mal hinterfragen. Auf jeden Fall sollten wir das. Aber siehst du einen größeren Vorteil davon, jetzt alle Gefangenen als politische Gefangene anzusehen? Also was haben wir davon? Analytisch, praktisch etc.? Naja, es geht ja dabei nicht darum, dass wir sagen, alle Gefangenen sind gleich. Okay. Also weil politisch, also nur weil sie unter dem Begriff politische Gefangene laufen, heißt es ja nicht, dass sie alle gleich sind. Es heißt ja nur, dass sie verurteilt wurden aufgrund einer aktuellen Vorstellung von Recht oder Unrecht. Ja. Wenn ich das mal so als Beispiel denke, dann kommt mir da irgendwie Homosexualität von Männern direkt in den Kopf. Das galt viele, viele Jahre, ich glaube bis 1994 als Straftat. Ja, vom Kaiserreich an sogar. Ja, also ewig. Und wurde erst dann aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Dann frage ich mich natürlich, waren jetzt die Gründe der Inhaftierung beispielsweise im Nationalsozialismus dann politisch? Auf jeden Fall, ja, oder? Eben, ne? Auf jeden Fall. Aber trotzdem wurden die Betroffenen über Jahrzehnte hinweg nicht als Opfer politischer Verfolgung angesehen. Also das heißt, die Vorstellung davon, was politische Gefangene sind, wandelt sich über die Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Ansatz, um das auch schön festzustellen, weil es wäre super schön, aus einer nahen, hoffentlich sehr nahen Zukunft zurückzuschauen auf das Jahr 2024 und zu sagen, ach, damals, da gab es noch Knäste. Und alle Leute, die damals einsaßen, waren halt politische Gefangene. So. Ja, und das schön. In der zukünftigen Gegenwart Knast halt einfach irgendwie nur noch sowas wie eine verstaubte, traurige Geschichte aus der Vergangenheit ist? Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Mal gucken. Bevor wir jetzt aber in die Utopien uns weiter reindenken. Schade. Würde ich sagen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken mal, was eigentlich ein politischer Gefangener per Definition ist. Und weil das macht man ja so, habe ich dazu jetzt einfach mal Wikipedia befragt. Okay. Hier werden zwei Gründe angegeben. Der erste: Ein politischer Gefangener, auch politischer Häftling, ist eine Person, die aus politischen oder weltanschaulichen Gründen in Haft ist. Jo. Also, ich glaube, da fällt mir als erstes ein, ich klaue jetzt dieses Essen, da ich aus weltanschaulichen Gründen glaube, dass Essen allen Menschen unabhängig vom Kohle oder Sonstiges zugesprochen, also dass sie ein Recht darauf haben. So. Leuchtet ein. Schon, oder? Ja, ist überlebenswichtig. Ja? Okay, zweite Hälfte des Wikipedia-Eintrags ist sozusagen, die Länge oder die Umstände der Inhaftierung sind aus politischen Motiven offensichtlich unverhältnismäßig in Bezug auf das Vergehen, dessen die Person verdächtigt ist oder schuldig befunden wurde. Ja, das ist eigentlich schon fast zynisch. Wenn ich mich zurückerinnere an unsere erste Sendung, hatten wir einige gute Beispiele aus Ronen Steinkes Buch. Ja. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, wo halt der Diebstahl von Kleinigkeiten im Wert von ein paar Euros zu drakonischen Urteilen führte, die halt einfach in keinem Verhältnis zu der Tat stehen. Also, ja, ist ja ähnlich wie beim Fahren ohne Ticket. Voll. Geht's ja auch gleich für Wochenenden Knast für. Okay. Da kann ich so voll mitgehen. Jetzt frage ich mich aber, im Knast sitzen ja viele, aber nicht nur Leute, die da wegen Diebstählen oder ohne Ticket fahren sitzen, sondern es gibt ja auch Menschen, die sitzen zum Beispiel, von anderen Taten? Ja, zum Beispiel wegen Taten im Bereich von sexualisierter Gewalt. Und da verstehe ich auch, das haben wir jetzt irgendwie besprochen, dass die Tat aufgrund von den gesellschaftlichen, politischen Verhältnissen passiert oder dass das einen Einfluss darauf hat. Wir leben ja in einer sehr männerdominierten Welt immer noch. Aber bedeutet das dann nicht, wenn wir die als politische Gefangene bezeichnen, nicht auch irgendwie, dass wir sie damit aus der Verantwortung nehmen? Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich denke halt nur, weil wir jemanden als politischen Gefangene oder politischen Gefangenen bezeichnen, heißt das ja noch lange nicht, dass es bedeutet, dass die Person keine Verantwortung für eine bestimmte Tat übernehmen muss. Ja, okay. Mhm. Also auch da denke ich irgendwie an unsere letzte Sendung. Wir hatten in dem kurzen Beitrag von Thomas Meyer-Falk gehört, dass er halt auch die Verantwortung irgendwie dafür übernommen hat, während seines Bankraubs, wo es zu einer Geiselnahme kam, dass er die Verantwortung dafür übernommen hat und halt auch letztendlich Mitgefühl mit den Geiseln entwickelt hat und auch dafür halt die Verantwortung übernommen hat. Das heißt ja nicht, völlig unkritisch irgendwie Taten gegenüberzustehen, sondern es heißt halt vielmehr wirklich, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, sowohl halt von der einzelnen Person als aber auch von der Gesellschaft insgesamt so. Und irgendwie zugespitzt auf deine Frage nochmal zurückkommt, aktuell ist es doch irgendwie auch so, dass die Gesellschaft sich mehr oder weniger aus der Verantwortung für ziemlich viele Sachen zieht und Straftaten individualisiert und sagt halt, hey, du hast was falsch gemacht, so, und dabei halt völlig der systemische Charakter von vermeintlichen Straftaten ignoriert wird. Du hast recht, also beides. Sowohl, dass ich ja auch eine Verantwortung für eine Handlung übernehmen kann, ohne dass ich gleich sage, meine Beweggründe für die Handlung stimmen nicht mehr. Und gleichzeitig aber auch, ja, klar, wir können uns auch nicht ohne die Gesellschaft denken. Und wenn wir irgendwie an eine Gesellschaft ohne Knäste denken, da steckt es ja schon drinne, die Gesellschaft, dann heißt das eben, die Gesellschaft muss auch irgendwie verändert werden, um ihr die Grundlage für diese Straftaten irgendwie zu entziehen. Es bedarf also anderer Konzepte. Auf jeden Fall. Okay, da kommt mir in den Kopf gleich so Begriffe wie Reformative Justice, Transformative Justice. Das sprengt jetzt, glaube ich, unseren Rahmen hier, aber könnten wir ja mal im Hinterkopf behalten für eine nächste Sendung, dass wir da mal ein bisschen mehr reingehen. Was sind eigentlich die Alternativen zu Knästen? Ja, genau. Und auch wenn Alternativen zum Knast vielleicht noch nicht perfekt sind, so, es geht ja halt erstmal darum, überhaupt aufzubrechen und sich auf die Suche nach Alternativen zu machen. Und unterm Strich bleibt ja mehr oder weniger bestehen, was ist der Vergleich zu Alternativen mit dem Knast? Es ist die Gegenwart, und die Gegenwart ist halt einfach im Hinblick auf Umgang mit Straftaten einfach ein miserables Beispiel. So. Ja. Also kein Problem, das zu verlassen. Ja. Bevor wir jetzt hier ewig weiter miteinander quatschen, versuche ich einfach mal, das Ganze noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Alle Gefangenen sind politische Gefangene, weil ihre Tat eine Kritik an den aktuellen politischen Verhältnissen ist. Oder zumindest aber die Strafe ein Ausdruck der politischen Verhältnisse. Ja. Das bedeutet wiederum, dass Knast eigentlich nur dafür sorgt, dass die Gesellschaft sich nicht mit den bestehenden Problemen auseinandersetzt, sondern sie einfach hinter Mauern unsichtbar macht. Ja, das ist so ein bisschen, als würdest du den Schmutz beim Putzen unters Bett fegen. So. Verschwindet nicht, ist halt einfach nicht mehr sichtbar. So. Ja, ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass wenn ihr Bock habt, auch irgendwie was dazu zu sagen oder andere Themen habt, die ihr gerne mit uns diskutieren würdet, dann meldet euch doch. Entweder per Post an Knastradio Jailjammer zu Händen Infoladen, St. Pauli Straße 12, 28203 Bremen, oder wir sind auch per Mail erreichbar, jailjammer@systemli.org. Just to mention. match my skin, my logo. How you tryna package me when you don't got a photo? In the end, no ID, no polo. Shot into the heavens, cause I don't know where to go though. Somebody tell the dealer I'm coming, I'm coming. My oh my, nah, I'm stunning. My oh my, nah, I'm running in the end, so here I go. We used to think the industry was five stars, and now we itching just to find stars, to find stars. But they were scheming when they find us, to find us. And now we talking, now we open, so don't remind us. From the beginning, we never win it. Then when I in is we despair. You want my art, what's hot, what's not? I'm under charge and overthought. And after dark, and now I'm living, trying to give in every melody of us. What's hot, what's not, what's us? Sally selling six figures, where we meant to, nice. I'm trying to make a living. Music is a source of all my end and my beginning singing. Im sogenannten Budapest-Verfahren werden insgesamt 15 Menschen beschuldigt, letztes Jahr im Februar beim Tag der Ehre, einem jährlich in Budapest stattfindenden internationalen Großtreffen von Neonazis, gegen solche angegriffen zu haben. Nach 10 Untergetauchten wird aktuell gefahndet. Sollten sie gefasst werden, drohen Auslieferungen nach Ungarn und dort bis zu 24 Jahre Knast. Kürzlich haben sich Eltern von Beschuldigten in einem offenen Brief zu Wort gemeldet, um das zu verhindern. Der Anwalt eines Untergetauchten erklärte gerade, dieser sowie mehrere weitere würden sich unter der Bedingung einer Nicht-Auslieferung stellen. Wir möchten euch an dieser Stelle auch auf die Kampagne No Extradition und die Petition Eltern gegen die Auslieferung junger Menschen nach Ungarn auf change.org hinweisen. Bilder des Prozessauftakts gegen Ilaria Salis, die wie zwei andere bereits seit einem Jahr in Ungarn eingesperrt ist, sorgten für Aufsehen, als sie von vermummten Bullen in Handschellen und Ketten angeleint in den Gerichtssaal geführt wurde. In einem Brief schildert sie unerträgliche Haftbedingungen. Isolation, Mangelernährung, Bettwanzen. Maja wartet derweil im Knast in Dresden auf eine Entscheidung. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Anfang des Jahres einen Auslieferungshaftbefehl beantragt. Nun richtet sich unser Blick nach Italien. Auch dort werden Menschen in Gefängnissen gefoltert. So wurde dort 1986 das Gefängnisregime 41 bis eingeführt. Eine besondere Haftregelung, welche die Interaktion der unter Artikel 41 bis verurteilten Gefangenen stark einschränkt. 41 bis dient dazu, die Inhaftierten vollständig von der Außenwelt zu isolieren. Eingesperrt in 6 Quadratmeter Zellen haben die Gefangenen nur einmal im Monat die Möglichkeit, eine Stunde Besuch hinter Trennglas zu empfangen und dies nur unter Audio- und Videoaufzeichnung. Sie sitzen über 22 Stunden am Tag in ihren Einzelzellen und dürfen zum Hofgang nur mit den Gefangenen ihrer Sektion. Eine Sektion besteht aus 3 bis 4 Gefangenen, welche von der Gefängnisleitung bestimmt werden. Der einzige Ausweg aus dem 41-Bis-System besteht darin, mit dem Repressionsapparat zusammenzuarbeiten. 41-Bis heißt Folter und die soziale und politische Isolation von Gefangenen wie Alfredo. Der Anarchist Alfredo Cospito sitzt seit über 10 Jahren in italienischen Knästen, davon seit 1,5 Jahren unter der Isolationsfolter 41-Bis. Ich durfte leben. Heute bin ich bereit zu sterben. Um die Welt wissen zu lassen, was 41 bis wirklich ist. 750 Menschen leiden darunter, ohne darüber zu sprechen, und werden von den Massenmedien ständig zu Monstern gemacht. Jetzt bin ich an der Reihe. Sie haben nun mich in ein Monster verwandelt, den blutrünstigen Terroristen. Just need to know you're out there. Need to know you're out there somewhere. überzeugt, dass mein Tod ein Hindernis für dieses Regime sein wird und dass die 750 Menschen, die jahrzehntelang unter ihm gelitten haben, ein lebenswertes Leben führen können, unabhängig davon, was sie getan haben. Dieses Hoffnungslose Nicht-Leben nicht akzeptieren. Ich danke euch, Genossen, für eure Liebe. Immer für die Anarchie. Niemals gebeugt. Alfredo Cospito. Alfredo sitzt dort, weil er die Herrschaftsverhältnisse angreift und sich auf keine Kooperation mit dem Staatsapparat einlässt. Verurteilt zu lebenslanger Haft ist er tagtäglich der Folter des italienischen Staates ausgesetzt. Von Oktober 22 bis April 23 trat er in den Hungerstreik, um sich gegen seine Sonderhaftbedingungen zu wehren. Er forderte die Aufhebung der Einschränkungen für sich und andere Gefangene. Dies hätte ihn fast das Leben gekostet. Nach 180 Tagen entschied das Verfassungsgericht, dass über Alfredos Haftbedingungen und Zeitraum neu verhandelt werden kann. Daraufhin beendete Alfredo den Hungerstreik. Es gab währenddessen einige Solidaritätsaktionen für Alfredo. So brannte beispielsweise in Berlin ein Diplomatenauto und in Athen und Barcelona wurden italienische Konsulate angegriffen. Seine klaren Streikforderungen führten jedoch nicht zum Erfolg. Zuletzt entschied das Strafvollzugsgericht in Rom, Alfredo Cospito bleibt weiterhin unter Artikel 41 bis inhaftiert. I'm ersten Disco 70, der Knastzeitung aus Bremen, sind Protokolle der GMV-Sitzungen abgedruckt. GMV steht für Gefangenenmitverantwortung, also ein Gremium aus Gefangenen und der Knastverwaltung. Hier unter anderem Herr Köster, stellvertretende Anstaltsleitung. Wir hören jetzt Ausschnitte aus den letzten GMV-Sitzungen. Protokolle der GMV-Sitzungen. Sitzung vom 27.07.2023. GMV. Da das zweite Quartal verstrichen ist und die Küche sich wiederholt nicht an die Zusage gehalten hat, gar spätestens alle 3 Monate einen Nuss-Nougat-Aufstrich zur Verfügung zu stellen, bittet die GMV um rückwirkende Erledigung für das zweite Quartal 2023. Es wäre toll, wenn sich die Absprachefähigkeit dringend verbessert. Die letzte Ausgabe eines Nuss-Nougat-Aufstrichs erfolgte in der letzten Märzwoche, davor in der letzten Dezemberwoche. Köster. Das wusste ich nicht. Da mir versprochen wurde, dass es pro Quartal einen Becher Nuss-Nougat-Creme gibt für jeden Insassen, werde ich den Sachverhalt mit der Küche klären und auch dafür sorgen, dass die ausgebliebene Portion für das zweite Quartal nachgeliefert wird. Sitzung vom 24.08.2023. GMV. Da das zweite Quartal verstrichen ist und die Küche sich wiederholt nicht an die Zusage gehalten hat, spätestens alle 3 Monate einen Nuss-Nougat-Aufstrich zur Verfügung zu stellen, bat die GMV um rückwirkende Erledigung für das zweite Quartal 2023. Wir bedanken uns bei Herrn Köster für das schnelle Einschreiten. Wir erhielten einen 400 Gramm Becher eines Nuss-Nougat-Aufstrichs. Wir möchten dringend darum bitten, die Küche darauf hinzuweisen, dass es nicht damit getan ist, einen größeren Becher auszugeben und beide Quartale damit abzugelten. Wenn ich montags und freitags einen Apfel bekommen soll, montags keinen bekomme und dafür am Freitag einen größeren, dann ist das kontraproduktiv. Alles, worum wir bitten. Halten Sie sich bitte an Ihre Zusagen, dass einmal pro Quartal alle Insassen der JVA Bremen einen Becher Nuss-Nougat-Aufstrich erhalten. Nicht mehr, nicht weniger. Auch möchte die GMV an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die Küche, vertreten durch Herrn Müller, gebeten wurde, den sich ständig wiederholenden Speiseplan zu überarbeiten und auch mehr Obst, Salat wie Gemüse ohne gewichtsfördernde Bindung anzubieten. Köster. Bin ich ganz bei Ihnen. Ist denn bis jetzt etwas passiert? GMV. Leider nicht spürbar. Köster. Dann spreche ich das nochmal an. Sitzung vom 28.09.2023. GMV. Die GMV möchte vorsorglich daran erinnern, dass der Nuss-Nougat-Aufstrich für das dritte Quartal 2023 bis zum 30.09.2023 bereitgestellt werden sollte. Köster. Werde ich direkt nachhaken. Al parte li despraia nunca más el vota y ahí acabas de sudar Yeah. Eine Macht, die auf dem totalitären Prinzip basiert, kann keine Fehler eingestehen. Einen Fehler einzugestehen, hieße Schwäche zu zeigen, den Schwanz einzuziehen, zu verlieren. Diese Macht wittert überall Verschwörung. Deswegen lebt sie mit dem verrenkten Kopf, schaut sich ständig um, ob auch niemand einen Umsturz plant. Die Macht muss immer auf der Hut sein. Dafür muss sie sich mit einem Maximum an Befugnissen ausstatten. Sie muss in ihren eigenen Augen unbesiegbar werden, das Absolute verkörpern. Das waren Worte der russischen Aktivistin Mascha Alechina aus ihrem Buch Tage des Aufstands. Mascha, mittlerweile im Exil lebend, gehört zu der Punkband Pussy Riot. Wir wollen sie ein Stück weit mit unserer kleinen Lektüre begleiten, wie sie sich im Knast, in den Straflagern und den Kolonien bewegt, welche Erkenntnisse sie macht, welche verdrängten Rechte sie hebt und welche Kämpfe sie führt. Heften wir unsere Ohren und Gedanken an die Zeilen dieser beeindruckenden, starken Frau auf ihrem mehrjährigen Weg durch die Knäste und Lager Russlands. Weil sie und einige MitstreiterInnen es wagten, mittels eines sogenannten Punkgebets in der russischen Christ-Erlöser-Kathedrale die orthodox männliche religiöse Gesellschaftsordnung fundamental herauszufordern. Mascha lebt Punkrock. Mascha hat nicht vor, sich ein Leben lang vor einer ungerechten Ordnung zu bücken. Sie sagt, und dafür feiern wir sie, du hast das Recht und die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und entwickelt damit eine Idee des Widerstehens. Eine Handlung, sich selbst treu zu bleiben. Aber wie kommt sie zu solchen Gedanken? Für Mascha liegt die Freiheit im Gefängnis im Verstehen. Das heißt, die einsperrende Macht und ihre Mechanismen zu verstehen und entsprechend anders zu leben. Zentral ist dabei für sie, keine Angst zu haben, Nein zu ihnen zu sagen und damit gewiss etwas zu riskieren. Es bedeutet für sie auch, keine Angst zu haben, mit diesem Risiko allein zu bleiben. Aber noch viel wichtiger, es bedeutet, keine Angst zu haben, Fehler zu machen. So schreibt sie: Wir haben das Recht, Nein zu sagen. Es ist unser Recht, deines und meines. Man kann nicht alle Gesetze kennen. Du weißt nie, was passiert, wenn du Nein sagst. Du kannst es nur herausfinden. Für Mascha gibt es daher Handlungsoptionen. Es gibt alternative Wege, Wege der Selbstbehauptung und des Experimentierens. Daher hängt die Biegsamkeit des Gesetzes vom individuellen Handeln ab. Jedes Mal, wenn du Nein sagst, beginnt ein Desaster. Aber du würdest dich vor denen doch auch nicht ausziehen wollen. Ich wollte es nicht. Wozu? Also musst du Nein sagen und schauen, was passiert. Und Mascha sagt Nein. Nicht nur hier, hinsichtlich erniedrigender Körperkontrollen, im Hinblick auf Schmuggelgefahr. Sie sagt es immer und immer wieder. Denn das Knastsystem kennt auf die Frage, hast du gegen die Ordnung verstoßen? Nur eine Antwort, will nur eine Antwort kennen. Ein unterwürfiges, ja, ich habe gegen die Ordnung verstoßen, Verzeihung. Für Mascha hingegen ist dies keine Option. Sie schreibt hierzu in einem beeindruckenden Absatz: Wenn ich deren Macht anerkenne und dieser Lüge vom Verstoß gegen die Ordnung zustimme, ist es dieselbe Unterwerfung wie das Eingeständnis der Schuld an einem Verbrechen, das ich nicht begangen habe. Diese Entscheidungsmomente im Gefängnis merkt man sich fürs ganze Leben. Diese Entscheidungen sind die wichtigsten im Leben. Denn dort, hinter Gitter, kann man nichts vergessen. Begehst du dort einmal Selbstverrat, gibt es kein Zurück mehr. Du wirst zu einem anderen Menschen, einem Fremden, einem Gefangenen. Und das heißt, du hast verloren. Dann haben sie dich tatsächlich der Freiheit beraubt. Trotzdem noch Freiheit in der größtmöglichen Unfreiheit zu erschaffen, nämlich Freiheit im Widerstehen, wow, ziemlich beeindruckend. Es gibt eine andere erschreckende Szenerie in dem Buch, die trotzdem eine Schönheit in sich trägt, weil sie nämlich aufzeigt, dass es nicht immer nur um den eigenen Hintern gehen muss, sondern dass auch andere Hintern leiden und dieses Leiden in gemeinsamen Kämpfen verbunden werden kann. Frauen werden während der Arbeitszeit mit einem massiven Vorhängeschloss im Werk eingesperrt, wie Vieh, weil es so Sitte ist. Niemand hat diese Schlösser je bemerkt, bis Mascha in der Kolonie auftauchte und einen Hungerstreik mit der Forderung, die Schlösser zu entfernen, veranstaltete. Maschas Hungerstreik war tatsächlich erfolgreich und die Schlösser wurden entfernt. Was Mascha hier macht, ist der Vereinzelung des Knastsystems entgegenzutreten. Ihr geht es nicht nur darum, dass sie Unrecht erfährt. Mascha verbindet sich mit all diesen anderen Frauen, verbindet Kämpfe und Begehren. Sie wählt den Weg der Kooperation mit anderen Gefangenen und nicht den der Isolation, der im Zweifelsfall auch immer damit zufrieden ist, wenn sich die individuelle Situation ein bisschen verbessert. Ihr geht es um mehr. Nein, Major, es geht nicht nur um die Schlösser. Es geht um das Prinzip, Major, ums Prinzip. Maschas Prinzip verlässt die Blase der ausschließlich eigenen Betroffenheit und bringt damit dem anderen Gefangenen und ihren Wünschen Wertschätzung entgegen, die wiederum eine Wertschätzung der Frauen für Mascha hervorbringt. So sagt eine Frau im Zuge der gemeinsamen Kämpfe zu Mascha, wirklich, danke. Und Mascha kommentiert dies mit dem schönen Satz, so ein Dank ist viel wert. Worauf kann sich ein Dank beziehen? Auf vieles. Aber hier darauf, dass die NäherInnen während der Zwangsarbeit zumindest wärmende Schultertücher bekamen, die vorher nicht da waren. Mascha erfährt vom Eintreffen der Schultertücher übrigens nur zufällig und notiert, wirklich? Sie sind da und genug für alle? Fragte ich und hüpfte vor Freude im Flur der Schule. Ich traute meinen Ohren nicht, als mir ein Mädchen von den Tüchern erzählt. Dieses Recht durchzusetzen war nicht einfach. Beschwerden, Anrufe in Moskau, Forderungen der Anwälte. Und das alles, damit sich das System knatschend umdreht und den Frauen bei minus 30 Grad etwas zum Anziehen gibt. Für Mascha scheinen diese Kämpfe immer über das Individuum hinauszugehen, zu etwas Grundsätzlicherem. Und so beschreibt sie, vielleicht auch konsequenterweise, das Werkzeug des Hungerstreiks rückblickend ebenfalls als etwas, das über die einzelne Aktion hinausgeht. Es scheint nur so, als würdest du für ein bestimmtes Ergebnis hungern. Ja, damit fängt es an. Doch später begreifst du, dass es nicht um das Ergebnis geht, sondern um das Recht auf den Protest selbst. Dein Recht auf Protest. Wir können sehen, dass Rechte oftmals nicht bereitwillig rumliegen und nur darauf warten, in Anspruch genommen zu werden. Vielmehr werden sie unter schwierigen und teilweise bedrohlichen Umständen erkämpft. Und genau das tut Mascha. Was können wir von Maschas Erfahrung lernen? Ganz gewiss, dass es entgegen dem weit verbreiteten Gedanken nicht im Knast darum geht, hart zu sein, sich abzuhärten und damit das eigene Schicksal über das andere zu stellen, sondern stark zu sein gegen alle Angriffe des Knastsystems. Stark sein bedeutet etwas grundsätzlich anderes als hart sein. Stark sein geht einher mit Fragen von Recht, Ethik, Kollektivität, Prinzipien und gleichermaßen auch der Idee, konsequent zu sein. Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen und noch immer verstehen die WärterInnen, mit Ausnahme von einer, nicht, warum man für Protest ins Gefängnis geht und dann im Knast genauso weitermacht. So ist es auch kein Zufall, dass im Buchtitel Tage des Aufstands im Plural steht. Denn es war eben nicht nur das Punkgebet in der Kathedrale an einem einzelnen Tag. Nein, Maschas gesamte Zeit im Knast waren zahllose Tage des Aufstandes. Und so ist es auch gleichermaßen konsequent und beeindruckend zugleich, dass sie dieses wunderbare Buch mit folgenden Worten enden lässt. Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft. Ich bin Sunny W., 34 Jahre alt, zweifache Mama und sitze wegen Betrugs in der JVA Chemnitz für insgesamt 7 Jahre und 2 Monate. Begangen habe ich die Betrugsstraftaten aufgrund meiner Kaufsucht, ausgelöst durch meine komplexe posttraumatische Belastungsstörung in Verbindung mit rezidivierenden Depressionen, Agoraphobie mit Panikstörung. An dieser Stelle muss ich anmerken, dass ich bereits 2011 und 2014 von 2 verschiedenen Gutachtern aufgrund meiner Diagnosen für vermindert schuldfähig erklärt wurde. Doch die Gutachterin war der Ansicht, dass ich mich als 8-jähriges Mädchen zu älteren Männern hingezogen gefühlt habe. Als ich das las, habe ich geweint vor Wut und Verzweiflung. Auch ließ sie Antworten von mir komplett weg oder formulierte sie so um, dass ich völlig falsch dastand. Dieses Lügengutachten sorgte dafür, dass trotz Haftunfähigkeit der Haftbefehl erlassen und vollstreckt wurde. So landete ich am 9.8.2017 in meiner persönlichen Hölle, der JVA Chemnitz. Warum ich mich so gegen das System auflehne und einsetze? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Seit Beginn der Haft werde ich schikaniert und mein Krankheitsbild nicht ernst genommen. Damit fing alles an. Dann habe ich angefangen, mich intensiv mit allem zu beschäftigen und Dinge, Abläufe eben zu hinterfragen. Setzt Grundrechte außer Vollzug. Unsere Bestrafung ist der Freiheitsentzug. So will es das Urteil. Doch werden viel höhere und schlimmere Bestrafungen hinter den Mauern vollzogen. Das fängt an bei Arbeitszwang, ganz zu schweigen von den psychischen Schikanen, die der Tagesordnung angehören. Das System und die ausführenden Objekte, die müssen in die Schranken gewiesen werden. Alles an Missständen muss nach draußen dringen, um so den Druck zu erhöhen und eventuell dadurch etwas ändern zu können. Der Knast macht körperlich und psychisch krank. Aus starken Persönlichkeiten werden Wracks. Das kann, will und werde ich nicht stillschweigend hinnehmen. Böse Nachwehen hier drin für mich. Und ich kann nur hoffen, dass ich mehr anschließe. Dadurch lasse ich mich nicht unterkriegen. Irgendwann, bin ich mir sicher, können wir etwas bewegen. Und wenn die Obrigkeiten wenigstens darüber reden. Das System wird nie eingestellt werden. Aber wenn sich wenigstens an der Ausführung grundlegend etwas ändert, wir wie Menschen behandelt werden, Resozialisierung nicht nur geschrieben wird, sondern auch stattfindet, haben wir einen Teilerfolg. Und genauso lange werde ich dafür kämpfen. Mir ist es wichtig, durch den Blog die Missstände noch öffentlicher zu machen, eine Plattform zu bekommen, um uns auszutauschen. Wir sind nicht allein. Sunnys Blog findet ihr unter freiheitskomitee4sunnyw.blackblogs.org. Was bedeutet die Unterscheidung zwischen politischen Gefangenen und den anderen? Sie haben eine sehr wichtige und schmerzhafte Frage für mich gestellt. Wichtig deshalb, weil das Augenmerk der Gesellschaft und der Menschenrechtsaktivisten nur noch auf der Kategorie der politischen Gefangenen gerichtet ist. Unter politischen Gefangenen versteht man jetzt diejenigen, die wegen des Vorwurfs einer staatsfeindlichen Handlung verfolgt werden. Und diese Person hat ausschließlich mit friedlichen Mitteln gehandelt. Ich betone, es geht um die Anschuldigung. Die Handlungen selbst sind es vielleicht gar nicht. Sie können zum Beispiel Tauben füttern und ihre Kleidung trägt die Farben der verbotenen Flagge, weiße und rote Töne. Oder sie gehen mit einem weiß-rot-weißen Regenschirm spazieren. Und schon ist das Grund, sie zu schlagen, zu verstümmeln, ihnen die Kinder wegzunehmen und sie ins Gefängnis zu stecken. Es gibt keine Liste von Verbrechen, die man vorwerfen kann. Alles hängt von der Fantasie des Henkers ab. Und du kannst nichts tun. Die Polizei muss jetzt den Plan erfüllen. Und sie arbeitet wie ein Fließband. Die Frage, wann sie kommt, ist nur eine Frage der Zeit. Отримання статусу політзняволеного – адмислова правооборонча процедура. І, на жаль, вона має свої хіби, об яких вельми важно говорити. Warum die Frage nach dem Unterschied zwischen politischen Gefangenen und anderen wichtig ist? Weil der Status politischer Gefangener all die anderen unsichtbar macht, die diesen Status nicht haben. Verwandte, weggenommene Kinder, entlassene Menschen, Familien von unterdrückten Menschen, Menschen, die geblieben sind und etwas tun, aber es gibt keine Strafverfahren gegen sie. Sie stehen irgendwie im Hintergrund. Aber die Menschen, die in Belarus geblieben sind, sie sind diejenigen, die jetzt Unterstützung brauchen, wo die Repressionen in Wellen weitergehen und nicht aufhören. Особисто я допомагав людям отримати послуги адвоката. Коли мене у черговий раз затримали, я спитався чоловіка, який повалив мені твар. Als ich wieder einmal verhaftet wurde, fragte ich den Mann, der mich mit dem Gesicht nach unten auf den Bürgersteig warf, warum? Die Antwort war: Du verteidigst sie und sie gehen auf die Straße. Formal wurde ich wegen der Zusammenarbeit mit der UNO festgenommen. Im Moment habe ich den Status Under Investigation. Ich bin aus dem Land geflohen. In welchem Status mein Fall ist, ist unbekannt. Von den 6 Monaten im Gefängnis verbrachte ich 4 Monate im Keller in einer Zelle mit 0,3 Metern Platz für jeden der 24 Insassen. 24 Stunden am Tag strömte Wasser von der Decke. Kurz gesagt, es ist Folter. Sowohl physisch als auch moralisch. Die Maßnahmen zielen darauf ab, einen Menschen zu brechen, seine Menschenwürde mit Füßen zu treten und ihn gefügig zu machen. Vor meiner Inhaftierung wurde ich zum Beispiel mit solchen Methoden verhört. Sie reißen dir alle Kleider vom Leib, lassen dich nackt zurück und befehlen dir, auf einen Punkt zu schauen, auf die Tischkante. Ich könnte lange darüber reden. Jeder hat seine eigene Geschichte. Одну кропку, наприклад, на крайочок стола. Об этом можно довго рассказывать, и у кожного человека своя история. Самое важное – это солидарность. Das Wichtigste ist jetzt die Solidarität. Wir sollten nicht müde werden, die Menschen in Belarus darüber zu informieren, dass sie nicht allein in der Geiselhaft des Regimes sind. Und wie? Es kann verschiedene Formen der Unterstützung geben, und jede davon ist wichtig. Natürlich kann die Unterstützung für Belarus nicht losgelöst von der Unterstützung für die Ukraine erfolgen. Ohne eine freie Ukraine kann es kein freies Belarus geben. Idealerweise sollte ein Mechanismus für eine systematische, nicht öffentliche, vertrauliche Unterstützung geschaffen werden. zum 18.3. Leider konnten wir nicht alles unterbringen, aber die nächste Sendung kommt bestimmt. Ein besonderer Gruß geht heute an Daniela, falls du das da drin hörst. Freiheit und Liebe.